Ich habe gedacht, mal eine euphorische Einleitung für den Cold Opener. Ja, okay, dann sind wir jetzt richtig hyped. Gerade war ich noch nicht so, aber okay, dann legen wir jetzt richtig los. Du hast gerade noch ein bisschen rumgegähnt. Ja. Aber jetzt haben wir keine Zeit für Gähnen. Ja, okay. Jetzt müssen wir dann legen wir los. Ja, keinen Druck. Ja, sonst hätte ich jetzt direkt schon wieder losjammern können. Weil immer noch mein Arsch irgendwie wehtut. Keine Ahnung, was da genau los ist. Von deinem Sattel vielleicht? Vom Sattel irgendwas. Also wir haben versucht, am Wochenende das rauszufinden. Bibi hat ein bisschen rumgeknetet an meinem Hintern. Mm, süß. Mhm. Hot. Und sie hat gemeint, ja, da ist ein Nerv eingeklemmt. Vielleicht sagen das Physiotherapeuten einfach immer, wenn so mehr oder weniger passt. Wenn sie keine Ahnung haben, sagen sie das. Vielleicht das, ich weiß nicht. Ich kann es schlecht beurteilen, ich bin ja keiner. Aber am zweiten Tag nach dem Rumdrücken hat sie gefragt, ja, hat sich's verändert? Das andere Tag sagt, nee, tut immer noch weh, aber tut anders weh. Ja, das ist gut, dann hat sich was verändert. Es tut noch ein bisschen ekliger weh. Zwar in weniger Situationen, aber es tut richtig eklig weh. Deswegen habe ich die Woche mal mein Tänzgerät, weißt du, was das ist? Mhm. Habe ich darüber schon mal erzählt im Podcast? Ja, so ein Stromdinger, wa? So ein Stromdinger, und ich habe mir beim letzten Black Friday das Ding gegönnt, weil ich wollte mir unbedingt was kaufen und habe gedacht, jetzt kaufe ich mir das Teil. War sogar eigentlich gar kein schlechtes Angebot. Und das kann so drei Dinger, das kann Massage, dann, was ist das zweite, weiß nicht, und TENS, also irgendwas medizinisch geprüftes anscheinend, hab das auf meinen Hintern geklickt und dann kann man so auswählen, welche Körperregion das ist, wo jetzt behandelt werden soll. Und dann kannst du einstellen, wie stark sein soll. Und ich denke immer, viel hilft viel, deswegen mache ich es immer gerade so stark, wie es aushält. Und dann fängt auf einmal die Pobacke an zu wackeln. Aber es hat sich richtig angenehm angefühlt. Richtig hot, das Gespräch gerade. Naja, ist ja nur die Pobacke. Super. Kann ich empfehlen an der Stelle. Es tut zwar immer noch weh, aber in dem Moment war es ganz angenehm. Das ist überhaupt gar nicht das Thema, mit dem ich jetzt anfangen wollte. Okay, mit was hättest du angefangen? Mit meinem Adilettenradius. Was ist denn mit dem Adilettenradius? Ja, der Radius, in dem du dich bewegst mit Adiletten oder anderen Schlappen. Und der steigert sich bei mir jetzt wieder. Im Sommer geht er immer sehr, sehr hoch. Okay, ja. Wie weit bist du gekommen schon mit deinen Adiletten? Ja, ins Geschäft halt. Ins Geschäft? Ja. Hast du auch mit denen direkt gearbeitet? Nee, das darf ich leider nicht. Haben kein so ein ESD-Fähnchen dran? Nee, und Stahlkappen nicht. Sind auch ein bisschen schwierig. Am Mangeln. Ja. Nee, aber dann schlappt man immer so rein und dann in seine Arbeitsschuhe rein und dann nachmittags wieder raus und dann in die Adiletten rein. Das ist schon angenehm. Ja, sockig oder barfuß dann? Ja, immer sockig. Immer sockig. In Deutsch. Und dann so Socken, die gar nicht zu den Adiletten passen? Oder? Ja. So, okay. Schwarze Socken und weiße Adiletten okay. Habe ich. Also, es darf nicht passen, nee. Sehr gut. Ja. Und ich bin jetzt auch mit Adiletten hier, also bin auch rübergeschlappt. Gut, aber das ist ja nur die Hälfte vom Weg im Endeffekt, bis ja, genau. Zur Arbeit. Also Arbeit ist weiter in dem Fall. Ja, ich könnte mir vorstellen, ich bei mir ist tatsächlich auch so ein bisschen die Richtung, nur habe ich da noch nie so das so genau beobachtet und drüber nachgedacht. Aber ich bin dann entweder eher der Flip-Flop-Typ, weil mit Flipflops, finde ich, kann man vor allem im Urlaub auch einfach der abendliche Spaziergang an der Promenade entlang machen oder irgendwas einkaufen gehen oder ein bisschen Shopping und so. Das mache ich dann eigentlich mit Flipflops. Da kann ich auch relativ weit laufen, weil es auch so eine kleine Städtebesichtigung ist dann drin. Und ansonsten habe ich nicht mal Adiletten, ich habe dann eher Crocs. Aber mit Flipflops hat man nicht die Wahl, ob man jetzt Socken anziehen will. Nee, das geht gar nicht. Uh-uh. Es gibt zwei extra Socken dafür, aber wenn man die kauft, dann ist man schon super deutsch. Echt, gibt's das? Oha. Ja, klar, es gibt doch auch diese vercheckten Kletterschuhe oder diese wie heißt das? Nicht Barfußschuhe. Diese Zehensandalen. Genau, und das sind 10 Socken. Ja, damit man mit den 10 Socken in die 10 Sandalen rein super. Kann. Ist vielleicht ein bisschen fummelig, ich habe keine Ahnung, wie es sich anfühlt, aber es sieht auf jeden Fall nicht gut aus, kann ich sagen. Okay. Also man will nicht der Typ in den 10 Sandalen sein. Wo ich gerade so deine Crocs anschaue, habe ich ein geiles TikTok gesehen. Ich glaube, ich habe es aber nicht geliked. Da hat einer so ein Unboxing gemacht von seinem Amazon-Paket und dann sind das so kleine, so runde Dinger und unten so ein Schnopsi dran. Auf einmal steckt er die Schnapsi so in seine Crocs rein und dann ist das so eine LED. Ja. Einfach ein Licht für deinen Croc. Ja, aber das ist doch dieses Ding für Kinder bei Crocs, dass die im Crocs-Laden können die sich solche Stecker kaufen. Das sind jetzt nicht die ich kenne, sind jetzt keine LEDs, Aber so Tiere und Autos und so weiter. Die kenne ich, aber das sind so richtig hohe. Dann. Das sieht dann aus wie so ein Frosch, der dich anschaut. Sieht richtig witzig aus. Ich hoffe, ich finde es. Ich schreibe es mal auf. Ja, vielleicht wären ja auch solche Upgrades denkbar, dass man zum Beispiel vorne wie so eine Bürste oder so ein Rechen oder sowas dran hat und dann kann man damit ein bisschen Hausarbeit machen. Ja, oder so ein Wischer. Oder so ein Wischer, genau, irgendwas in die Richtung. Oder einfach ein Flaschenöffner. Ja. Flaschenöffner gibt es in jeder Form und Farbe und wieso nicht auch als Croc-Extension. Ja, das wäre ganz gut. Ich glaube, eine Marktlücke. Ja. Ich glaube, das ist so dumm, das würden Leute sogar kaufen. Ach, Flasche öffnen, kein Problem. Nimmst du den Croc hoch, machst die Flasche. Vielleicht drucke ich mir einen kleinen Prototypen. So wie den letzten Flaschenöffner, den du gedrückt hast. Oh, das war ein Reinfall. Der ist direkt gebrochen. Und ich habe auch noch gesagt, der ist ein bisschen dünn, Patrick. Das wird ein bisschen schwierig. Aber es war nicht mein Modell. Aber das Modell sah eigentlich vielversprechend aus. Mhm. Da hat man so eine Sendmünze reingesteckt. Und die war dann dieses belastbare Teil. Nur leider war das drumherum nicht so belastbar. Dann ist ein bisschen ausgerissen und war direkt, die erste Flasche hätten wir aufbekommen und direkt unbrauchbar. Das war die Erfahrung mit selbstgedruckten Flaschenöffnern bis jetzt. Super. Ah, ja. Wie stehst du mit Flipflops oder Crocs oder Adiletten Auto zu fahren? Flipflops auf gar keinen Fall. Vor allem kriegt man, zumindest in allen, wo ich bis jetzt hatte, immer so schweißige Füße. Auch wenn da von oben Luft kommt im Fußraum. Aber da schwitzt man und rutscht man ruckzuck runter. Und dann ist, glaube ich, auch gefährlich so mit Pedal und so, dass man da abrutscht. Manche machen das, glaube ich, sogar verboten. Darf man, glaube ich, nicht. Ich glaube, im Gesetz steht nur, dass deine Schuhe dem Autofahren geeignet sein müssen. Wenn du dich damit wohlfühlst, dann darfst du damit fahren. Nee, ich glaube, das ist schon genau. Ich glaube, irgendwie so umschlossene Schuhe oder sowas steht da bestimmt drin. Da gibt es bestimmt so einen kleingedruckten Teil so zwischen den Zeilen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich weiß auch, dass man die Schuhe, also ich, wenn ich dann Flipflops anhabe und Auto fahre, dann ziehe ich die aus und dann habe ich im Kopf, dass es gesetzlich auch so ist, dass man die nicht im Fußraum drin haben darf. Also muss die dann in den Beifahrerfußraum oder nach hinten oder sowas machen. Mhm. Und das mache ich dann auch mal ganz brav. Also da bin ich ganz korrekt unterwegs. Aber mit zum Beispiel mit Crocs, da hat man ja hinten den Bügel und dann ist es safe, das ist gar kein Problem. Da kann man nicht rausrutschen. Ich finde es mal raus. Ich finde es mal raus. Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass das so ein bisschen so ein Ding ist, wie das, was der Lukas uns vorgestellt hat. Der Mandela-Effekt, dass es was ist, was man im Kopf hat, weil es hat einmal jemand gesagt und dann hat man das nie nachgeprüft, vielleicht noch zu Zeiten, wo man nicht immer Internet in der Hosentasche hatte. Also hat man es den Leuten natürlich einfach geglaubt und seitdem ist man fest überzeugt und hat es auch genug Leuten schon erzählt, dass es so ist, würde ich behaupten. Ja, kann gut sein, ja. Aber ich fahre sehr gern mit Adiletten, oder? Okay. Und fühle mich da auch sehr sicher. Ja, dann check das mal aus und gib uns eine Info. Ich dachte, du machst es jetzt kurz so. Nein, so schnell geht es doch nicht. Okay, ich habe gedacht, weil du angefangen hast, da loszutippen. Ja, ich habe mir das aufgeschrieben und ich muss das ja nächste Woche auch verstehen, was ich denn googeln muss. Ja, ich habe mir was Komisches aufgeschrieben. Ich habe mir einfach nur Brille aufgeschrieben. Was will ich da? Meine Notizen sind manchmal echt verwirrend. Ich weiß deine Apple-Brille von letzter Woche. Hast du vielleicht nicht gelöscht? Naja. Kann sein. Start mal rein. Start mal rein. Und damit herzlich willkommen zu Folge 110, Carsten San Crusoe. Hallo Bubi. Hallo. Nächste Woche 111, Schnapsfolge. Oh ja, Schnapsfolge würde sich ja was anbieten, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich da bereit bin dann dafür. Ich glaube, es wird wieder ein anstrengendes Trinkwochenende. Uns geht es direkt schon morgen los bei mir. Also, ja, bei mir auch. Bei dir auch. Es geht richtig steil. Morgen steht die alljährliche Harro Höfliger Firmenfeier an, die es jetzt zum zweiten Mal gibt. Aber scheinbar will man das so als neues Goodie für die Mitarbeiter anstatt der Weihnachtsfeier machen. Und da gibt es natürlich alles aufs Haus. Und es ist halt super cool, wenn man bei einem Fest an die Theke hinläuft, sagt, ich will ein Bier. Und dann kriegt man Bier in die Hand und geht wieder, ohne sich Märkle zu kaufen, sich anzustellen. Einfach so, zack, zack. So ist irgendwie, so ist Optimum, würde ich mal behaupten. Hier muss man aber aufpassen, weil das ist ja das Wiesefest. Die Almersbacher werden es kennen. Und das wird halt ab jetzt schon aufgebaut und wie du schon gesagt hast, ab Donnerstag für die Haro-Mitarbeiter zur Verfügung gestellt, das Festgelände, dass man dann nicht am Freitag hingeht und sagt, ich hätte gern Bier. Ja, wo ist dein Merkel? Ach so, so läuft es jetzt. Ja, darf man sich nicht verunsichern lassen. Ich denke, es gibt bestimmt dann ein kleines oder großes Follow-up, weil beim letzten Mal hat es mir auch sehr gut gefallen. Ich glaube, da haben wir auch darüber erzählt gehabt. Ich weiß schon gar nicht mehr. Ist schon so lang her. Ja. Ja, was steht noch an, außer das Wiesenfest, wenn du sagst, das große Trinkwochenende? Das Wiesenfest. Ah, okay. Die Feier und das Wiesenfest. Also gehst du alle 3 Tage dann? Ich gehe alle 3 Tage und diesmal, ich glaube, sogar nicht am Sonntag, aber da war dann die Idee, zum Nachbarort, zum Beach zu gehen. Mhm. Wie heißt es doch? Doch, der Beach. Der Talis Beach. Talis Beach. Den wollte ich auch mal auschecken, weil das Blöde ist, der ist jetzt die ganze Zeit, aber drumherum sind halt andere Events oder wie jetzt letzte Woche waren wir unterwegs und dann ergibt sich das irgendwie nie. Du hast sogar gemeint, da ist irgendwie Elektromucke an 2 Abenden oder so und am ersten und letzten sind so Foodtrucks da, so habe ich es im Kopf. Deswegen wäre schade, wenn die da sich so einen Aufwand betreiben, einen Platz voller Sand aufschütten und man dann nicht einmal kurz vorbeikommt, guckt. Ich bin gestern vorbeigefahren. Ich habe nur so rüber geschielt, aber habe nichts gesehen, weil ich musste mich auf den Verkehr konzentrieren. Ja, klar. Ja. Ich glaube, Sonntag ist gar nicht Wiesenfest. Ich glaube, das ist nur Freitag, Samstag. Ja, das meine ich. Sonntags ist es nicht, deswegen haben wir gedacht, da haben wir dann Zeit, zu einem anderen Fest zu gehen. Ja, nice. Ja, ich bin gespannt. Ich habe sogar eine Schicht da. Ich bin für 3 Stunden lang an der Friteuse und frittiere Pommes. Geil, dann werden das ja bestimmt ultra leckere Pommes. Ich hoffe es mal. Also am besten kommt man erst gegen Ende meiner Schicht. Das ist dann Samstag so gegen 8 Uhr oder sowas. Da habe ich dann vielleicht der Dreh raus, wie es geht, aber ich stelle es mir leicht vor. Ich habe es, glaube ich, einmal so ein bisschen gemacht. Und man wird ja natürlich da eingewiesen. Ja, mit denen und mit meinen, also von unserem Geschäftsgeber kriegen wir auch solche Wertmarken. Das heißt, zum Teil ist es dann doch auch an den Folgetage umsonst, je nachdem, wie viel man noch übrig hat. Und jetzt haben wir insgesamt 50 € Wert an Marken, den wir da verspeisen und vertrinken können. Boah, hast du 50 €? Ich habe nur 30. Ja, und weil ich an der Friteuse stehe, habe ich nochmal 20. Also okay. Bibi und ich zusammen, sie steht auch da nochmal dran. Ja, dann ist nice. Dann ist mega nice. Da muss ich auch schon mal geht was. Da geht auf jeden Fall was. Ich weiß, wer zahlt. Ja, ich tue mich mal selbst versorgen, wenn da noch was übrig bleibt. Aber wird kein Problem sein. Ja, ich habe mir auch noch was anderes gegönnt, diese Woche zum allerersten Mal. Und zwar steht schon seit Ewigkeiten so ein Bottich Eis bei uns im Gefrierfach. Den gab es mal für 4 € im Angebot. Einmal Häagen-Dazs Salted Caramel. Und ich habe noch nie zuvor sowas in die Richtung, also auch kein Ben & Jerry's und gar nichts gegessen. Jeder sagt, es ist mega geil. Aber ich habe es noch nie ausprobiert. Und jetzt habe ich gedacht, oh, 4 € im Angebot, das gönne ich mir. Aber es steht schon so lange darum, weil ich immer gedacht habe, nee, das muss ein besonderer Moment sein, wenn ich mir das geile Eis zum ersten Mal gönne. Und gestern war es dann soweit. Habe ich mich hingesetzt aufs Sofa, schön die Office angeknallt. Und dann habe ich mir das Häagen-Dazs reinschnabuliert. Und es stimmt, was jeder sagt, es ist mega geil. Es ist mega geil. War es so ein 400 ml Becher, oder? Ja, so ein großer. Also ich kenne gut, ich habe relativ viel gegessen da davon, aber ich schätze, wenn man das Netz übertreibt, reicht die sogar fast auf 3 Mal oder sowas. Ja, ich liebe das auch. Also Salted Caramel ist auf jeden Fall brutal lecker. Was auch gut ist, ist gerade von Ding hier, was hast du gerade gesagt? Ben & Jerry's Cookie Dough ist auch ein All-Time-Classic. Und dann gibt es auch noch so eins mit Brownies drin. So Brownie-Stückle, die sind auch mächtig. Ich weiß nicht, wie die das machen. Und ich habe auch das Gefühl, dass man da, ich habe mal so eine SWR-Doku angeguckt, immer so ein Marktcheck-Dings, wo sie Lebensmittel testen und da haben sie halt getestet, dass die Firmen da ihre Eistricks anwenden, waren ganz viele Tricks dabei, aber gerade bei diesem Kacheleis oder das, was halt in so einem, wo nicht am Stiel ist, dass da relativ viel Luft mit reingemacht wird und ich habe da nicht das Gefühl, dass da viel Luft drin ist. Vor allem ist es halt so randvoll. Ja. Das kann ich dir gar nicht vorstellen. Ist voller wie eine Nudelbox, würde ich behaupten. Die sind auch immer gut voll. Die sind ja auch immer mächtig. Da haben sie so Zeitraffer-Videos gezeigt, wie sie das Eis einfach am Schmelzen lassen und bei manchen Eisen ist dann einfach die Hälfte raus, weil es nur Luft ist. Also das ist so richtig krass verarsche und die schreiben ja im Endeffekt glaube ich, den Inhalt als Volumen rein, also als Milliliter und nicht als Gewicht, weil die Luft würde ich natürlich nicht wiegen. Und das ist halt auch so ein kleiner Trick, dass sie es machen dürfen. Ja. Also bei Eis, ich glaube, bei Eis wird am meisten Schindluder getrieben. Auch an der Eisdiele. Was da mal Preise erhöht werden, das kann man nicht mit Inflation gerechtfertigen, würde ich mal behaupten. Nee, aber es gibt doch den Award für die größte Mogelpackung. Ja. Ja, ist auch so ein Radio-Ding, oder? Ja, das ist jetzt irgendwie rausgekommen. Warte mal, ich finde es mal kurz raus. Ich glaube, ich habe das auf SWR1 im Radio gehört und da war es richtig interessant, weil manche Leute so ganz spezielle Produkte erwähnt haben. Also es war, da haben sie auch Sachen gemeint, wo, glaube ich, jetzt nicht die krassesten sind. Aber das, was Leute wirklich dann auch aufregt, haben sie genau, jetzt ist weniger drin und ist auch noch teurer und so. Und manche, da kommt sie vor, wenn die da von jedem Artikel Buch führen, wie sich der Preis und das Gewicht von der Lebensmittelkategorie verändert hat. Sag mal, das kann doch nicht so schwierig sein, das jetzt rauszufinden. Ach, du lass dir Zeit. Mogelpackung des Jahres 2023. Ich sag, es sind Chips. Ja, das müsste man denken, aber... Aber das ist Klopapier. Wenn ich es jetzt hier richtig gegoogelt habe, in der kurzen Zeit, die ich hatte, dann sind es die ganz klassischen Goldbeeren. Die Goldbeeren? Und zwar ist der Preis um 14% gestiegen, aber die Tüte von 200 auf 175 Gramm reduziert worden. Was ist denn 175 für eine Zahl? Naja, ohne dass es jemand merkt. Und jetzt, zack, da ist's. Ich glaube, gerade im Schwabenländle haben das ganz schön viele Leute gemerkt, weil da guckt man auf solche Sachen, da guckt man genau auf die Zahlen. Und ich denke auch Sachen, die man jede Woche kauft, da weiß man den Preis ziemlich genau. Und wenn man dann merkt, hä, wieso ist es jetzt nochmal 10? Wie viel kostet es jetzt, wenn es 14% mehr sind? Ja, 99 Cent. Ja, wahrscheinlich sowas. Ich glaube, sowas habe ich im Kopf. Und dann auch noch weniger drin, was eigentlich nicht schadet, weil dann isst man weniger Gummibärchen. Es ist schon mal gut, wenn die Tüte leer ist, dann kann man nicht mehr essen. Also es kommt den Leuten zugute, die sollten sich mal nicht so viel darüber aufregen, würde ich sagen. Weißt du, was die Mogelpackung des Jahres 2022 war? Chips, Pringles. Nee, was ganz anderes. Katzenfutter. Steht im Kühlregal. Butter. Feste. Rama. Also, und zwar wurde der Preis um 40% erhöht. Puh. Aber es sind nur noch 400 statt 500 Gramm drin. Oha, Alter. Das ist noch krasser wie Haribo. Rama, bitte sponsert uns. Was ist Rama? Ist so Pflanzenfett, ist so, Butteralternative. Ja, wie sagt man Margarine? Margarine, so heißt es. Da haben wir es. Gut, fertig mit den Mogelpackungen. Ja, da sind wir auch nur ganz zufällig reingerutscht. Ja. Ich hatte letzte Woche große Geburtstagswoche. Nicht von mir, sondern von anderen. Mhm. Ich war auf vielen Geburtstagen. Ich gehe mal im Schnelldurchlauf durch. Sehr schön. Und erzähle jeweils mein Highlight. Bist du bereit? Ich bin bereit. Okay. Am Mittwoch hatte der David Geburtstag. Grüße gehen raus. Jo. Und wir wurden eingeladen. Das war so mehr familiäres Fest. Der David hat sich die Mühe gemacht und hat einen Wurstsalat gemacht. Viel. Eine große Schüssel. Zwei große Schüsseln. Ich finde es auch immer gut, wenn Leute sowas sonst nicht machen und dann das machen und es halt dann beim Einkaufen denken, ja, wie viel brauche ich denn? Ja, wäre blöd, wenn es ausgeht und dann kaufst du einfach viel zu viel, dann wird es automatisch ein Riesendinger. Ja, sein Vorteil war, er hat sowohl am Mittwoch gefeiert als auch am Donnerstag und konnte dann das, was übrig geblieben ist, einfach am Donnerstag zum Mittagstisch auftischen. Perfekt. Das war genial. Ja, das war auf jeden Fall nice am Mittwoch, aber am Donnerstag ging der große Fetz, weil unser Kumpel, unser gemeinsamer Freund Dr. Julian Gomer, der hat seine Bierbrauanlage aufgebaut und das war sein Geburtstagsgeschenk an der David, dass wir alle zusammen 100 Liter Hefeweizen brauen. Und das dauert der ganze Tag oder so, was hat er gemeint? Ja genau, das hat so 8-9 Stunden gedauert. Wir haben so um 11 Uhr angefangen. Ich bin so um 11 Uhr dazugekommen, die haben davor aufgebaut und so und Wasser befüllt in die großen Töpfe, das sind so riesige Töpfe. Wie muss man sich so eine Bierbrauanlage vorstellen? Das hätte ich schon gern gesehen. Das ist gar nicht so komplex. Also stell dir ein Schweißgestell vor, sieht aus wie so ein hohes Regal, wo ein Brenner drunter ist, so ein Gasbrenner. Ja. Und da stellst du einen Topf drauf. Okay. So. Dann gibt es da davor steht ein kleineres Gestell, Schweißgestell mit einem Brenner, wo auch ein Topf drauf steht. Und da davor nochmal ein Ja. und kein Hocker, sondern nur so ein Schweißbrenner, also ein Schweißgestellbrenner. So, und da ist auch nochmal ein Topf. So, in den mittleren Topf, da fängt der ganze Bums an. Den erhitzt du auf 50 Grad oder 55, scheißegal. Und dann gibst du die das Malz hinzu. Okay. Das ist so ein riesiger Sack. So, und dann tust du das stufenweise erhitzen. Einmal dann 60 Grad, dann 70, dann 80 und bla. Und dann lässt abkühlen und dann tut sich der ganze Sud, das ganze Getreide, was da drin war, unten absetzen und dann lässt unten hat der Topf einen Hahn und lässt es in den anderen Topf reinlaufen. Der sieht man das von außen, was da drin abgeht? Ja, weil du hast einmal, also da hast so ein Rührgerät drin. Aha. Das hat so mehrere Flügel, dass das immer schön zirkuliert. Wichtig, scheinbar. Und da kannst du oben den Deckel runternehmen. Ah, okay. Wäre aber auch cool, wenn da so ein Schlitz drin wäre mit so einem Fenster, ne? Ja, das wäre auch cool. Okay. Aber es ist einfach nur ein ganz normaler Edelstahltopf. Gut, dann lässt den Bums raus in den anderen Topf. Genau, und zeitgleich, während du den mittleren Topf erhitzt und so tust, in den obersten Topf auch Wasser rein und lässt es auch erhitzen, aber auf 80 Grad. Okay. So. Wenn dann der mittlere Topf durchgelaufen ist mit dem Getreide drin, lässt du schrittweise das Wasser reintropfen von dem oberen. Das heißt, dass der ganze Zucker, der noch im Getreide drin ist, mit in den untersten Topf durchgefiltert wird. Heißt das? Von was heißt das gefiltert? Von dem Getreide. Das nennt sich dann, ist dann so ein Filter. Wie nennt sich es nochmal? Okay. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Okay. Ja, hat so einen speziellen Begriff. Jetzt, wenn du noch die krassen Special-Fachbegriffe rauspacken könntest. Ja, da backt man auch so Brot draus. Wie heißt denn das? Das kriegt man auf jeden Fall. Maische. Nee. Maische ist das Getreide-Wasser-Gemisch. Okay. Ja, egal. Auf jeden Fall lässt dann das Wasser durch und das tut dann nochmal den Zucker vom Getreide mitnehmen. Hört sich auch wichtig an. Ja, in den finalen Topf dann. Und das lässt dann nochmal aufkochen. Und sobald es dann eine Stunde lang gekocht hat, kann es ablassen. Durch einen Schlauch durch einen Kühler durch, in das Fass, wo du es dann lagern willst. Das wird beim Rausmachen direkt gekühlt. Ja, genau. Du hast dann so einen kleinen Kühler. Der ist wirklich winzig. Der ist gerade so groß wie so ein... Wie groß ist das? Wie ein Fußball. Nee, wie eine Bierflasche. Wie eine doppelte Bierflasche. Ja, genau. Da steckst du an der einen Seite die Schläuche vom Bierding rein und auf der anderen Seite einen Gartenschlauch, dass da Wasser durchgeht. Und da ist dann so ein Durchflusskühler. Okay. Ja. Und dann pumpst es da so durch mit einer elektrischen Pumpe in das Fass rein. Und das muss möglichst langsam geschehen, dass das Bier dann möglichst stark abgekühlt wird. Weil am Ende, sobald es fertig durchgepumpt ist, tust du noch die Hefe mit rein. Wenn es heiß wäre, würde die Hefe natürlich sterben. Das wäre nichts. Ah, okay. Ja. Und dann hast du direkt schon kaltes Bier mit in einem Fass drin, oder wie? Genau, kalt ist es nicht. Das hat noch 20, 30 Grad. Aber ja, und das ist halt noch kein richtiges Bier, das muss ja noch ein bisschen vergären und das dauert jetzt noch 5 Wochen. Ah, okay. Und dann können wir... Ich hab irgendwie gedacht, das kann man dann direkt auch trinken. Nee, leider nicht. Dann können wir... Habt ihr das probiert, was da rauskommt, wie das dann schmeckt? Ja, darf man das trinken? Ja, wir haben das Heiße probiert, das bevor wir es rausgefiltert haben, also ja, bevor wir es aufgekocht haben, haben wir es probiert und das schmeckt einfach nur nach Getreidesaft. Okay. Also ein bisschen süßlich, schon ein bisschen was hat es schon von einem Tee auch, aber nicht so schlecht, aber auch nicht so gut. Und wie, was ist jetzt die Bezeichnung für die Bierart, die ihr da gebraut habt? Hefeweizen. Hefe. Ein anderes kommt gar kein Hefe rein. Doch, auch. Jedes Bier kommt Hefe rein. Okay. Ja. Und wieso bleiben dann manche klar? Wird es wieder rausgefiltert? Es wird rausgefiltert, ja. Okay. So macht man auch Kristall, habe ich gelernt. Habe ich auch nachgefragt. Das sind genau die Fragen, die ich auch gestellt habe. Ich stelle es mir schon ziemlich cool vor, weil der Julian auch so ein Dude ist, der so richtig nice sowas erzählen kann. Und wenn du das hauptberuflich machst, kannst du halt am besten über solche Sachen erzählen. Und allein dann die Technik mal zu beobachten. Ist es das Zeug, hat er das von der Firma ausgeliehen oder hat er privat so ein Ding? Ich weiß nicht. Ich glaube, das hat er aus der Firma ausgeliehen. Aber naja. Aber es war auch witzig. Da kamen über den Tag verteilt so ganz viele alte Männer und da haben der Julian die ganze Zeit mit Fragen gelächelt. So auch genial, da zuzuschauen und was die für Fragen gestellt haben. Aber war ja dann für ihn wie so ein Arbeitstag, oder? Ja, ein bisschen schon. Wenn du sagst, 8 Stunden lang Bier brauen. Ja, du machst ja da eigentlich relativ wenig, außer das Ding erhitzen und dann das Malz reinleeren und alles Mögliche. Du wartest viel. Ja, du wartest viel. Okay. Und schaust halt dabei zu und überwachst Temperaturen und sowas. Okay. Ja, ich glaube, da ist der Schlüssel, die richtigen Temperaturen zu finden. Ja. Ja. Und die Special Flavors, die man noch reinmacht. Bei so Pale-Zeugs und sowas, ja, da können sie ja richtig rumspinnen. Ja, sowas braut man eigentlich generell nicht. Ekelhaft. Schmutz. Schmutz. Ekelhaft ist das. Ja, vielleicht machen sie ja in dein Bier auch irgendwas Geheimes rein. Das schreiben sie nur nicht drauf. Nee, in meinem Bier aktuell ist nur Wasser, Gerstenmalz und Hopfen drin. Ach, das ist das deutsche Reinheitsgebot. Hopfen kann dann auch rein. Okay, als Ganzes. Ich hab gelogen. Hefe kommt nicht in jedes Bier, nur ins Hefeweizen. Hopfen ist das, was in jedes Bier kommt. Ich bin dumm. Ich habe mich nämlich gerade schon gewundert, aber ich wollte nicht widersprechen. Ja. Das hätten dann schon die Zuhörer gemacht, wenn es denen aufgefallen wäre. Ja. Hopfen haben wir dann auch noch zwischendran immer mal wieder reingeträufelt. Und es ist überraschend wenig, was da reinkommt. Vom Hopfen? Mhm. Hopfen sind noch so kleine Blobsies. Ja. Okay. Und das ist gerade mal für 100 Liter, sind es gerade mal so eine Handvoll Hopfen. Hopfen sieht auch cool aus, wie das wächst. Das ist wie so... Bisschen wie Wein, nur viel höher. Sieht viel, viel krasser aus. Ja, auf jeder, was ist das, Warsteiner Werbung oder so, sieht man die geilen Felder. Und wie so. Dann so eine Hand an diesem Hopfenbobbel rumprobelt irgendwie. Ist so geil, lieb's. Einfach so eine Hopfenpflanze zu Hause wäre bestimmt dekorativ. Ja. Und es war natürlich ein hartes Daydrinking-Event. Also hat richtig Spaß gemacht. Aber war ja auch ein Geburtstag. Ja, klar. Von dem her. Hat dann schon Spaß gemacht. Warst du am Samstag auch noch auf dem Geburtstag? Ja, das war ja erstmal der Donnerstag. Also, stimmt, der war ja ein langes Wochenende. Ich war dann am Freitag noch auf dem Geburtstag. Da ist die Geschichte ein bisschen kürzer. Da hat die gute Lola hatte Geburtstag und hat gefeiert in Althütte mit zwei Freunden zusammen. Und da habe ich was ausprobiert, was man vielleicht öfters machen sollte, um so ein bisschen die Stimmung zu lockern auf Partys. Und zwar haben ein Kumpel und ich, den ich auch seit langem nicht mehr gesehen habe, gesagt, wir spielen jetzt eine Runde Bierpong, aber jeder sucht sich einen Teampartner raus, den man nicht kennt. Mhm. Das war dann ganz lustig. Also das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Wie heißt das Spiel dann im Speziellen? Bierpong. Wie wirst du es nennen, wenn du den... Ja, hier. Du musst ja jetzt sagen, ja, wir machen jetzt eine Runde bla bla bla und dann muss ja jeder Bescheid wissen. Oder die wissen es nicht, dann kannst du es direkt erklären. Dann sagst du, wie wenn es ein Spiel wäre und dann hinterfragt es niemand. Ja, das ist Bierpong Undercover. Beerpong Undercover. Dann dürfte man aber nicht die soziale Gespräche führen, weil dann würde man ja über sich Bescheid wissen hinterher. Ja, das wäre Quatsch. Ja. Das heißt, man spielt nur und trinkt miteinander und weiß nicht mal, wie man heißt. Genau. Das ist der Trick. Und da gab es auch noch so eine geile Feuertonne. Ich bin ein großer Fan von offenem Feuer. Und da habe ich ein richtig geiles Bild gemacht, das ich mit euch teilen will, auch mit dir. Und das sieht einfach noch fett aus. Ich fand auch dein Story-Post vom Pfingstschlager mit unserem Podcast-Logo überm Lagerfeuer, also anstelle vom Lagerfeuer, von deiner Drohne gefilmt, war auch richtig gut, hat mir sehr gut gefallen. Fand ich auch geil. Habe ich Flammen draufgegeben und habe es dann selber angeguckt. Ich weiß nicht, ob du es deswegen überhaupt gesehen hast. Wie ist das? Wenn zwei Leute den gleichen Instagram-Account haben und ich schicke quasi von meinem privaten Account an unseren Podcast-Account irgendeine Reaction und gucke sie dann aber mit dem Podcast-Account an, siehst du sie dann trotzdem auch noch? Die Flammen? Ja. Ja, wenn ich sie anschaue. Okay, das heißt, jeder hat seinen eigenen Status, ob er es gesehen hat. Verstehst du, wie ich meine? Nee, ich glaube, der Status, wenn du es gesehen hast, geht dann weg. Wenn zum Beispiel jetzt der Nick dir schreibt und du liest es durch, und ich gehe rein, dann kriege ich keinen Einzelne als, guck dir das an. Ich glaube nicht, würde ich behaupten. Okay. Ja. Naja, dann wissen wir das jetzt auch. Instagram ist für mich immer noch kompliziert. Okay, ja, im Alter. Ja, ich bin gespannt auf deine Feuertonne. Nice, die überzeugt. Die überzeugt. Ja. Wieso hast du keine Feuertonne? Ja, weil das müsste man erst mal schauen, wo man so eine herkriegt. Eine Tonne? Überall. Ja. Nimmst einfach mit. So eine Oma, die im Garten dekoriert hat mit so einem Pflanzenbeet. Entschuldigung. Kann ich ihre Tonne kurz ausleihen? Ja, ich denke, keine Ahnung. Ja, ist da Pfand drauf? Weiß nicht, falls jemand so eine Stahltonne übrig hat, ran da. Muss man da dann Löcher reinmachen oder wie geht das? Ja klar, du musst unten Schlitze wäre auch ganz gut. Also Schlitze. Die haben es einfach nur oben reingeschmissen, aber Türle ist natürlich die Premium Edition. Ja, ich finde die krass, wo sie meistens auf Weihnachtsmärkten haben, wo dann noch so Ablagefläche ist mhm, und wo so dann unter der Ablagefläche die warme Luft so an deinem Körper hochkommt. Das ist super angenehm. Ja, und so ein Rohr nach oben und raus. So weil das gibt dann auch nochmal zusätzlich Hitze ab nach oben. Das ist auch Premium. Und das kann man dann als Aufsatz für den Winter machen. Und du kannst auch so gut anlehnen. Das ist schon richtig angenehm. Ich glaube, ich brauche sowas. Ja, gab schon viele Weihnachtsmärkte, da wäre ich einfach heimgegangen, wenn es so eine Tonne nicht da gewesen wäre. Ja, klar. Sehr schön, Feuertonne. Ja. Okay, kommen wir zum letzten Geburtstag. Der war am Samstag. Beziehungsweise wir haben am Sonntag dafür, nee, am Samstag haben wir dafür gefeiert, ich bin verwirrt. Und zwar hat der gute Kumpel Mars, die hat eingeladen zum Beispiel Frühstück vorm Fußball. Mhm. War eine gute Idee, 2 Bier vorm Fußball zu trinken und dann, ab auf den Sportplatz zu gehen und mit 4 Weißwürste Intus. Ja. Konntest du noch rennen? Ja, konnte ich. Hast du eine Kiste gemacht? Nee. So die letzte Folge? Nee. Ja, schade. Gut. Ja, das war's eigentlich. Aber das war jetzt das letzte Spiel auch von der Saison, gell? Genau, jetzt ist Saison rum, jetzt habe ich mal einen Monat Pause. Und dann geht's in der, was war's, Kreisliga B weiter? So sieht's aus. Ja. Hast du Bock? Ja, ich hab Bock. Ich bin gespannt, was da passiert. Ich bin noch am Überlegen, weil jetzt ist ein Monat Pause, ob ich so richtig an mir arbeite, an meiner Ausdauer und so, oder ob ich es einfach lasse. Das weiß ich noch nicht. Ja, was glaubst du, wäre denn cooler, was du machen könntest? Ja, weiß nicht, was cooler wäre, aber für den Fußball generell wäre es cooler, wenn ich fit wäre, aber so ein bisschen rumpimmeln ist auch, hat auch sein. Hat auch was, ja. Man muss, glaube ich, so eine ausgewogene Mitte finden. Aber ich habe auch gehört, das habe ich auf Twitter gelesen gehabt von irgendeinem Fitness-Kerle, der, glaube ich, früher mal bei Rocket Beans war, und der hat gesagt, dass es dass wenn man kleiner ist, hat man einen Vorteil, weil man schneller Muskeln aufbauen kann. Weil da muss man es nur so ein Jahr richtig krass durchziehen und dann hätte man schon so einen krank muskulösen Körper. Und wenn du halt so groß bist wie wir, musst du mindestens 3 bis 5 Jahre aktiv das machen, dass du überhaupt was siehst. So, da wärst du brutal im Nachteil. Ja, bin ich auch. Ist ja logisch, meine Muskeln sind ja viel länger, größer. Ja. Aber da, manchmal denken ja die kleinen Leute, sie sind bei allem im Nachteil, aber wenn es um Muskeln geht, Leute, ja, das seid auf jeden Fall ganz vorne deswegen mit dabei. Deswegen sehen die kleinen Leute immer so brachial. Und auch so schnell immer brachial. Ja. Weil das Problem ist, manchmal hat man halt wirklich so Boxen, wie du gerade meinst, ja, jetzt mache ich mal was und dann so, okay, jetzt lade ich mir eine App runter, mache jeden Tag 5 Minuten das und dann mache ich noch das und dann den Tag dann so und mache den Plan und einen Ernährungsplan. Und dann ist aber das Problem, das wirklich so lange durchzuhalten und dann denkt man so nach 3, 5 Monaten, ja, weiß nicht, auf dem Sofa chillen ist auch gar nicht schlecht. Und dann gibt man schon wieder auf, weil man einfach zu ungeduldig ist bei sowas. Oder halt zu krass eingestiegen ist und das nicht halten kann. Ja. Kann ich mir auch vorstellen. Passiert die Beste. Ja, mach das doch mal als kleines Selbstexperiment. Okay. Was ist das? Das ist die Spüle. Die Dingmaschine. Oh, habe ich gar nicht dran gedacht, dass die Waschmaschine hier läuft. Ja. Vielleicht macht die nachher so eine Melodie. Wenn die fertig ist, spielt sie der Fischer oder der Fisch. Die Forelle. Die Forelle ist so ein klassisches Lied. Das kann ich bestimmt sogar abspielen, weil es so alt ist, dass es nicht geschützt ist. Oh, geil. Die Forelle von irgendjemand Strauß oder sowas. Er ist wie der Makita, Akkuschrauber, Akkulader. Was macht der? Der spielt Mozart. Weiß nicht, welches Lied. Fuhr Elise. Nee, das ist nicht Mozart, oder? Ich bin aktuell nicht mehr drin in dem Ding, aber ich glaube, sowas sollte man wissen. Ja, nee, Fuhr Elise ist von Beethoven. Von Beethoven. Ja. Hätte ich jetzt als nächstes getippt, wenn ich gewusst hätte, dass es erst falsch ist. Tja, so ist es. So ist es. Ja, finde ich cool. Ich glaube, die Klassik, früher war auf jedem Nokia, glaube ich, auch immer irgend so eine Sinfonie oder sowas drauf als Klingelton. Da musste man halt das auswählen, was da ist. Heutzutage hat man es sowieso lautlos. Oder so Geräte wie jetzt Waschmaschine und Akkuschrauber, aber sonst hat man immer so viel Klassik in seinem Leben drin. Nee. Eigentlich schade, weil das Gedudel war eigentlich okay so. Ja, kennt aber auch jeder so. Kennt aber auch jeder, ja. Also wir hatten, glaube ich, immer der dritte Mann oder sowas, dieses Didlin, das immer als Klingelton vom Festnetztelefon. Ja, ich habe unseren Festnetztelefon-Klingelton selber eingespielt und es ist, glaube ich, sogar für Elise. So irgendwie nämlich. Sowas, ja. The good old classics. Ja, wir hatten irgendwann mal, haben meine Eltern sich so einen zweiten Klingeldinger gekauft, weil das Problem war, dass die Klingel nur im Flur geklingelt hat und wir hatten die Türe immer zu, dass die Leute von draußen nicht reinglotzen können. Und dann hast du manchmal innen drin, vor allem habe ich ja früher immer viel viel PC gezockt und hatte dann Headsets auf, habe ich eh nichts gehört. Und um das zu erleichtern, haben sie innen drin so eine Klingelanlage, die einfach das Signal normal per Funk weitergegeben hat. Und innen drin war der Lautsprecher einfach richtig laut. Da konnte man auch vercheckte Sachen abspielen, weil das auch was Neueres war. Und da waren dann so funky Sounds drauf mit so Schlagzeug und so. Und die waren übertrieben laut einfach. Und eigentlich ursprünglich der klassische Ton, die allererste Melodie, wo schon mäßig ausgewählt war, war wie so eine Schulglocke, so dünn, dünn, dünn, dünn oder sowas in der Art. Einfach so eine ganz einfache, langsame Melodie. Und ja, wenn die Eltern dann immer da waren, habe ich es halt umgestellt auf diesen krassen Funky-Beat, weil den fand ich geiler irgendwie. Aber du verschrickst wirklich, wenn der losgeht, weil er direkt so auf Anschlag laut ist und losballert. Und wenn du da direkt nah an der Klingel stehst und jemand klingelt draußen, dann bist du kurz so zusammenzuckt. Das fand ich gut. Okay. Ja. Nochmal zurück zu dem selber eingespielten Festnetztelefon-Klingelton. Das aber auf jeden Fall ein Klavierlied. Ich spiele ja Klavier oder habe Klavier gespielt. Und immer, wenn ich dann das Lied auf Klavier gespielt habe, dann ist meine Mutter zum Telefon gegangen und wollte Anruf entgegennehmen. Ich habe sie ganz oft verarscht. Ich fand es brutal witzig. Ich habe gar nicht gemerkt, dass es jetzt von einer ganz anderen Quelle kommt. Ja. Sehr geil. Ja, finde ich gut. Aber funktioniert wahrscheinlich umso besser, wenn du es ja auch mit dem gleichen Instrument eingespielt hast. Ja, 1:1 klingt es gleich. Da hat man einfach das Telefon hingehalten und dann, so wie man... Wie heißt es, das Anrufbeantworter einspricht, ja. Kann man den Klingelton. Solche Technologien kenne ich nicht. Ist genial. Ist genial. Ja. Und ich habe ganz lang gebraucht, weil die Aufnahmezeit ist begrenzt auf, keine Ahnung, 10 Sekunden oder sowas. Mhm. Und dann musste ich mich ganz oft wiederholen, dass ich das genau in den Sekunden so zu Ende bringe, dass es sich gut anhört. Und dass dann auch kein Verspieler und kein Rückler und keine Nebengeräusche drin sind. Ja, genau. Und ich muss es brutal schnell spielen. Ja. Sehr geil. Hat es dann auch so eingespielt, dass es perfekt loopt, wenn es sich wiederholt? Nee, das ist nicht so. Also es loopt schon ganz okay, aber du hörst halt bei so einem Kacklautsprecher von dem Telefon, es klingt halt einfach kacke und du machst halt so einen Klack, wenn die Aufnahme verendet ist. Okay, wäre auch cool, wenn ganz zum Schluss irgendwie so ein, ich glaube, jetzt muss man zumachen, jetzt kommt der Schleudergang. Wäre auch witzig, wenn ganz zum Schluss da noch so irgendwie ein Ruf von deiner Mutter drin steht und so abgehackt ist und dann wiederholt sich's, dann kommt wieder dieser abgehackte Ton. Das würde mich auch immer zum Lachen bringen. Klingelt bei euch oft das Festnetz? Ja. Okay. Also meine Oma ruft immer auf dem Festnetz an und meine Mutter, ihre Freundinnen auch. Da ist es noch so ein Ding. Mhm. Okay. Ja, ich weiß gar nicht, ob bei uns auch jemand anrufen würde, weil ich habe kein Telefon angeschlossen. Ja, okay. Theoretisch habe ich eine Nummer, die ich vergeben und ich weiß gar nicht, was passiert, ob dann einfach ein Freizeichen kommt oder wie das sich dann anhört, wenn da jemand anruft. Ich habe, glaube ich, sogar 3 Nummern. Ja, jeder Haushalt hat, glaube ich, 3. Aber tust du einfach Ruf umleiten auf dein Handy? Nee, ich will ja nicht, dass mich jemand anruft. Wer soll mich denn anrufen? Keine Ahnung. Guck mal, ich mache das jetzt schon seit ein paar Jahren so. Ja, aber wäre das interessant. Ich habe keine Probleme. Ja, wahrscheinlich irgend so ein Inder, der sagt, dass mein Computer ein Virus hat und ich soll ihm jetzt die und die Paysafe-Karte abdiktieren. Ja, aber manchmal finde ich es auch lustig, mit solchen Leuten zu telefonieren, die irgendeine Umfrage von dir wollen. Ja, das stimmt allerdings. Ja, okay, halten Sie mal die Maul. So bin ich so zu Leuten. Oha. Und leg dann auf. Ich bin immer zu so Leuten, die zum Beispiel die Telekom-Leute, die anrufen, wenn du deinen Vertrag gekündigt hast, die dann immer so sau... Die wissen ja nicht, wie weit du dich auskennst mit Verträgen und müssen dir das ja dann von Anhieb an so darstellen, wie wenn es jetzt das beste Angebot ist, dass du am besten auch sofort annehmen tust, weil sonst ergibt sich die Chance nimmer und dann hast du es verpasst und es wäre wirklich schade und sie wollen dich ja als Kunden nicht verlieren und so und die Leute dann auch ein bisschen auflaufen lassen, weil das Angebot nie gut ist, was die machen. Mhm. Aber halt erstmal so anhören, ja, wie ist das hier und da. Ah, okay, und ab dem 13. Monat wird es dann teurer. Und dann wird es nochmal teurer. Und es geht dann 2 Jahre. Und dann immer so auf die negativen Aspekte von dem Vertrag hinweisen, weil die genau wissen, wo so dieser Kniff ist, wie so der Vertrag für die funktioniert und die Leute locken tut. Ja. Stark. Richtige Spartipps hier. Ja, wäre fast schon wieder eine Kategorie. Ja. Ich hätte eine kleine Empfehlung der Woche. Oh. Haben wir da einen Jingle für? Da haben wir einen Jingle für. Jetzt müssen wir noch finden. Hä? Richtig überfordert damit. Da, wo die Maus ist. Werte Zuhörerinnen und Zuhörer, die Empfehlung der Woche. Wenigstens funktionieren heute die Jingles. Funktionieren Jingles. Ich hab den Laptop auch, glaube ich, gestern neu gestartet. Von dem her muss es ja tun. Ja, super. Du weißt ja, wir sind Gamer. Deswegen will ich die hier on Game nahelegen. Ich habe es dir, glaube ich, auch schon mal empfohlen. Aber mittlerweile gibt es, glaube ich, für jede Plattform. Also egal, ob ihr gern am Handy daddelt oder am PC, am Rechner, an eurem MacBook. Ich glaube, das Ding läuft überall. Und zwar heißt es Vampire Survivors. Ja. Da bin ich vor kurzem wieder drüber gestolpert. Es ist so ein bisschen ein neues Phänomen gerade. Aber es ist nicht wirklich bekannt als so ein kleines italienisches Studio. Deswegen haben die ganzen Charaktere da drin auch so italienische Namen, was ich eigentlich auch ganz sympathisch finde. Und in dem Spiel läuft man eigentlich nur rum. Deswegen kann man es auch perfekt mit dem Daumen am Handy spielen. Man läuft nur rum. Auf einen Zug kommen dann zumindest im ersten Level so Skelette und so komische Pflanzen und so. Alles sehr einfach gehalten und der Charakter greift dann diese auf einen zuströmenden Gegner automatisch an. Also man muss nicht aktiv irgendwie schießen oder schlagen oder irgendwas, von dem her ganz entspannt. Das Problem ist nur, dass die Gegner mehr werden, deswegen muss man, wenn man die besiegt hat, solche blauen Kristalle einsammeln, die geben einem Erfahrung. Und dann kommt was, was das ganze Spiel eigentlich ausmacht, dann kommt ein zufallsgenerierter Bildschirm und da sind Fertigkeiten drauf und da sind Items drauf und die geben dir halt irgendwelche Fertigkeiten und du musst die raussuchen, wo du denkst, die passen jetzt und ab da eskaliert es halt immer weiter, weil man kann einfach die falsche Wahl treffen und dann funktioniert es halt nicht so gut oder man hat einfach Pech, weil man sich irgendwo falsch in die Gegner reinmanövriert. Das gehört natürlich auch noch mal ein bisschen dazu. Aber man muss immer so ein bisschen merken, okay, was fehlt mir jetzt? Müsste ich jetzt ein bisschen schneller laufen oder mehr Schaden machen oder alles ein bisschen schneller abfeuern, wie auch immer. Muss man so ein bisschen rumprobieren. Das ist auch am Anfang super interessant, weil man viel zu entdecken hat. Vor allem irgendwann als kleiner Hinweis. Das ist eigentlich cool, wenn man es selber entdeckt. Aber ich glaube, wenn man es nicht entdeckt, dann checkt man nicht, was das Geile an dem Spiel ist. Und zwar irgendwann kann man die Items kombinieren. Und das halt rauszufinden, welche Items miteinander kombiniert werden, weil dann eskaliert es auf einmal komplett und du hast auf deinem ganzen Bildschirm nur noch Projektile und Gegner und es ist sehr befriedigend, durch die Gegnermassen so durchzudreschen und alles wackelt und brennt und lasert um dich rum. Und das ist so das Spiel für mich, ja. Ja, ist so ein typisches Instagram-Werbungsspiel. Ja, aber in gut. Aber in gut. Mit Charme. Also nicht so ein billiges Kackding von was weiß ich was. Ja, wo halt irgendwie so Cherry Games oder so. So heißen doch so Dinger immer. Das Video fängt immer an mit einer Person, die ein Handy in der Hand hat und sagt, oh, schaut mal das neue Game an, da kann man das und das machen und hier und da. Und wenn du dich jetzt anmeldest, kriegst du den ersten Charakter gratis. Ja, also was? Das Coolste an dem Spiel ist fürs Handy, ist es komplett kostenlos. Ihr könnt es komplett ohne Internet spielen, also egal in welchem Untergrundbunker, ihr aufs Klo geht, ihr könnt da Vampire Survivors zocken. Was ich aber auch empfehlen kann, auf Steam kostet es nur so 2-3 Euro, glaube ich, da zu zocken und die Boxen aufzudrehen, weil der Soundtrack, der ballert richtig geil auf fetten Boxen und dann kann man sich richtig, richtig alles geben, was da abgeht. Ja, du hast mir das, glaube ich, vor einem halben Jahr oder sowas schon mal empfohlen und da habe ich es auch runtergeladen und auch viel gespielt so. Ich bin brutaler Noob gewesen, bis ich irgendwann auch die Items kombiniert habe. Aber dann war es auch so lala. Okay, war nicht so deins. Nee, das Game ist geil, aber ich war so lala. Du warst so lala. Ja, ich glaube, ich habe es noch nicht ganz raus, welche Waffen geil sind. Aber ich hatte eine Lieblingswaffe und zwar war das der Garlic. Der Garlic, der war am Anfang auch meine erste Lieblingswaffe. Weil der den Vorteil, dass der um einen rum die Gegner so ein bisschen wegdrückt und Schaden macht. Und wenn man richtig kombiniert, ich glaube, mit was kombiniert man den Garlic? Ich glaube, mit dem roten Herz, dann regeneriert man noch Leben, glaube ich. Dann tut man quasi so dem Gegner das Leben entziehen, so mehr oder weniger wird es beschrieben. Ja, Leben ist sehr wichtig. Leben ist wichtig. Dann kommt noch so dieses, am Anfang ist sogar relativ schwierig, finde ich. Ich finde, es wird leichter mit der Zeit, weil man immer zum Schluss Geld bekommt und das kann man dann so in das gesamte Spiel investieren. Das heißt, egal mit welchem Charakter man spielt, man hat dann insgesamt am Anfang mehr Leben oder hält mehr aus oder macht mehr Schaden am Anfang und das erleichtert irgendwann auch einiges. Und man braucht es dann auch für die anderen Levels, wo halt schwierigere Gegner kommen oder die Gänge einfach ein bisschen enger sind. Da ist keine freie Wiese, wo man einfach rumläuft. Ja, checkt's mal ab, auf dem Handy ist kostenlos. Und auf Steam ist auch nicht wirklich teuer. Ich will mir jetzt so ein, jetzt kommen ganz viele Clones, weil irgendwie die Leute gemerkt haben, dass das so Anklang gefunden hat bei einer sehr nischigen Nische von Spielern. Und jetzt kam eins raus, das heißt Hall of Torment, da habe ich mir gestern ein paar Videos angeguckt. Kostet, keine Ahnung, 2-3 Euro. Also auch genau das Gleiche ist jetzt in der Alpha. Also neben Early Access ist für mich das Gleiche, keine Ahnung. Und das hat halt das ganze System relativ gleich, aber in so einer Diablo 1 Optik. Also alles so ein bisschen mit Äxte und Schwerter und ein bisschen Magier und so. Aber nicht so Schießwaffen und Laser und so, wie es bei Vampire Survivors ist. Ja, das sah cool aus. Also es hat ein bisschen mehr Flair, das Game. Hat dafür nicht so treibende Musik, sondern eher so ruhiges, düsteres, aber vom Style her ganz geil. Ja, ich glaube, ich muss mal wieder eine Runde zocken. Hab's noch drauf, aber schon lange nicht mehr gespielt. Ja, verlinke es einfach, dann können sich die Leute es angucken. Oh ja. Und dann war's das mit meiner Empfehlung der Woche. Die habe ich schon sehr lange draufstehen tatsächlich. Ja, das glaube ich dir. Aber dadurch, dass ich da jetzt wieder drauf gestolpert bin und mir jetzt vorhabe, einen anderen Ableger von der Art Spiel zu holen, ja, ich glaube, gibt es nicht irgendeins, wo in die Richtung ist, wo jeder kennt, wo man es leichter begreifen könnte. Nein, ich glaube, ich habe es sehr gut beschrieben, glaube ich. Ich glaube auch. Und wenn man es sieht und die Optik einen direkt abschreckt, dann ist vielleicht wirklich nichts für einen. Also die ist sehr, sehr easy gehalten, aber hat auch was irgendwie. Ja, man muss das ein, zwei Mal spielen und dann merkt man gleich, ob es einen catcht oder nicht. Ja, am Anfang dauert es auch ziemlich lang, so die Runden. Das ist vielleicht der einzige Nachteil. Irgendwann kann man sich so ein Upgrade holen. Da gehen die Runden dann nur halb so lang. Am Anfang checkt man auch nicht, was eigentlich bis wohin man spielt, ob man irgendwo hinlaufen muss. Das muss man nicht. Also lauft einfach rum und sammelt euch die Items zusammen, die ihr haben wollt, und macht alles kaputt und guckt, dass ihr möglichst lange überlebt. So sieht's aus. So nämlich. Also, haben wir es auch abgehakt. Sehr schön. Mensch, sind wir schon fast wieder durch von der Folge. Ja. Bubi, wie war dein Wochenende? Nee, hast du noch was Wichtiges, was die gerne Leuten... Ich bin schon das zweite Mal auf so eine Seite gegangen, die mir auf Instagram eingezeigt wird, was mir denn gern gefallen könnte. Ein Produkt. Ein Startup-Produkt. Beim ersten Mal war es ja der CarPlay-Adapter, den hatte ich ja schon mal erzählt. Stimmt, ja. Und was ist jetzt, Patrick? Bügeleisen. Fast. Ein Föhn. Nee, gar nicht fast. Was für draußen, Patrick? Neues Spikeball-Game. Mhm. Also sowas ähnliches Spikeball, irgendein Game. Kein Game, was nee. Mit Bier? Nee, nichts mit Bier, aber... Sommer. Adiletten. Wohin geht man im Sommer? Ins Bad. Nee, ist so konzertmäßig. Aufs Festival. Genau. Und dann braucht man... Einen Stuhl. Fast. Ein Zelt. Ja, genau. Okay. Ein Zelt. Und zwar wurde ich sehr leicht begeistert worden, weil vor... Das letzte Mal auf dem Festival, würde ich gerade sagen, vor 4 Jahren auf dem Festival... hatten wir das Problem, wir haben zu dritt in einem Zelt gepennt und es war so ein Kackzelt mit so Stangen, die du so einzeln aufklappen musst und so zusammenstecken. Und dann hast du schon 5 Bier getrunken und musst noch das Zelt hinkriegen. Ich glaube, man sollte auch das Zelt aufbauen, bevor man zu viel Bier getrunken hat. Ja, aber du fährst ja hin. Du fährst ja schon ein paar Stunden hin und bist ja auch schon gut dabei. So. Das macht ja sonst keinen Sinn. Fängst schon nicht erst an, wenn das Zelt steht. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, ja, okay, ich brauche ein neues Zelt. Und dann kam die Werbung ideal, und zwar ist das ein Zelt, du legst es so flach hin, das hat genau 4 Stangen, so doch Stangen diagonal, wieder diagonal gegenüber, du, das ist ein so ein Sack, so, wie so ein Stativ. Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Stell es dir vor wie ein Fotostativ. Okay. So, und jetzt kannst du die Fotostative sind aber doppelt genommen. So, jetzt kannst du die auseinanderklappen, den einen Fuß. So. Und jetzt hast du in der Mitte so einen Greifer und ziehst es dann einfach hoch und das rastet dann ein, das Zelt, und dann hast du ein Zelt. Und die Plane ist da direkt schon dran an den Stangen. Direkt schon dran. Wie bei einem Sonnenschirm. Wie bei einem Sonnenschirm. Also es ist ein krasser Sonnenschirm, in dem man drin schlafen kann. Ist nicht nur so ein Pavillonzelt. Nee. Richtiges. Ist ein Schlafzelt. Ja. Okay, kann man drin stehen? Nein. So auch wieder nicht. Nee, es ist einfach nur ein typisches Schlafzelt. wie so ein Wurfzelt hat. Ich habe gedacht, jetzt kommt irgendwie sowas, dass du das, du hast gesagt, man breitet es auf und da habe ich gedacht, das bläst sich einfach auf oder ja, so. Ja, klar. Mit so einem kleinen Belüftungsding leer und dann stöpselst du das Set an, kannst du immer dein Bier trinken, wartest, bis aufgeblasen ist, fertig. Du brauchst echt 2 Minuten, um das Zelt aufzubauen, das ist schon der Hammer. Ja. Und ich freue mich richtig drauf. Ich habe es mal Probe aufgebaut, hat Spaß gemacht. Du hast es schon bei dir zu Hause? Genau. Okay. Und jetzt, hast du schon eine Nacht im Garten geschlafen? Nee, das nicht. Ich sag nur, dass es für, es gibt 2 Größen. Es gibt 2-Mann-Zelt und 2- bis 3-Mann-Zelt und ich habe das große genommen. Und das ist eigentlich und eher für 2 Mann? Eigentlich eher für 2 Frau. Es war schon immer so ein Zeltproblem, dass die gesagt haben, ja, da passen 6 Leute rein und nachher denkst du, ja, okay, ich bin jetzt hier zu dritt oder zu viert, das sind schon zu viele Leute. Das war schon immer ein Problem. Ich glaube, so die rechnen mit so ganz kleinen Schmalhans-Sardinen-Menschen, die sich so nebeneinander... Die kleinen Menschen sind doch immer so breit, weil die leicht Muskeln aufbauen. Oh, wieder wahr. Die müssen sich dann immer so abwechseln, so gedreht, dass immer die Füße und die Köpfe abwechseln kommen. Naja, ich freue mich auf jeden Fall drauf, auf mein neues Zelt da mal eine Nacht drin zu verbringen, aber dauert noch. Wünsche ich dir jetzt aber schon mal viel Spaß drin. Danke. Hoffentlich klappt es da dann trotz Bier auch mit dem Aufbau, weil vielleicht hast du bis dahin auch die 2 Handgriffe vergessen. Und vielleicht noch mal ein paar Mal üben zu Hause. Nee. Das muss schon vertrauen in die Technik. Ja. Leute, nehmt die Instagram-Werbung ernst. Ich war echt schon ein paar Mal davor auf irgend sowas. War ich so... Also irgendwelches Kamera-Equipment, dass man sich die Kamera ganz praktisch immer so vorne an den Rucksack hinmachen kann. Ich habe zwar einen praktischen Rucksack, aber trotzdem muss man dann Reißfluss aufmachen, das so hinmachen und dann wieder irgendeinen Gurt zumachen. Nur wenn man kurz ein Bild machen will, dann denkt man, ja, jetzt würde ich das zwar gerne fotografieren, aber es lohnt sich jetzt nicht. Und wenn man die direkt so vorne dran hätte, vielleicht baumeln die da nervig rum, keine Ahnung, sowas zeigen sie natürlich nicht im Video, wenn es so wäre. Aber vielleicht ist es auch ganz geil und ich hätte es einfach auch mal abchecken sollen. Tja. Vielleicht klicke ich aufs nächste und kaufe es, egal was es ist. Ja, das soll ich machen. Irgend so eine Bratpfanne. Für 500 Euro. Ja, manchmal kommen echt Sachen, da klickst du drauf. Ich war gerade so ein Schneidebrett, wo alles so, kannst du so vorne, so wie in der Kantine, solche Metallkübel reinmachen, dass du das geschnittene Sach sortieren kannst. Und dann kannst du drunter noch irgend sowas rausziehen, wo dann der Müll reinkommt und so. Gucke ich rein, was das kostet. Hab da vielleicht gutes Geburtstagsgeschenk für die Freundin, kostet einfach 400 Euro. Okay, wow. Aber es sah schön aus. Es sah gut und schön aus, aber 400 Euro weiß ich nicht. Schau, ey. Naja, sehr schön. Gut. Machen wir das Sack zu. Ja. Liebe Leute, liked uns, wo man uns liken kann, folgt uns, wo man uns followen kann, abonniert uns, wo man uns abonnieren kann, schreibt uns was Nettes. Auf Spotify hat immer noch keine gemacht. Ich habe vorhin nichts nachgeschaut. Leute, dann lasst es einfach bleiben, ist schon recht. Wir wissen schon, was ihr uns sagen wollt. Genau, wenn ihr uns irgendwie korrigieren wollt, dann schreibt am besten an unseren Kanal. Der Bubi liest sich durch und weist dann auf unsere Fehler hin, was natürlich immer super lustig ist. Ansonsten genießt das Wochenende. Bis zur nächsten Folge. Wir sagen ciao. Tschüss.